Sei nicht traurig, denke stets daran, dass morgen schon dein schönster Tag sein kann. Einmal kommt dein schönster Tag, dann bist du nicht mehr allein. Was auch immer kommen mag, du wirst froh und glücklich sein. Dein schönster Traum wird in Erfüllung. Das Leben wird für dich auch einmal schön. Im weißen Kleid stehst du dann vor mir. Denn eines möchte ich, glücklich sein mit dir. Love.